wird Regen geben heute Abend. Steht das in der Zeitung? Ja, Doktor. Dann wird es keinen Regen geben. Hallo, Joe. Hallo, Frank. Na, was gibt's? Nichts. Ich mach mir nur etwas Bewegung nach dem Frühstück. Schöner Tag, was? Kein Wölkchen. Ja, schön heute. So müsste es jeden Sonntag sein. Zeitung gefällig? Ach, wozu? Es gibt doch nur schlechte Nachrichten. Was für ein Unglück ist denn heute wieder drin? Weiß nicht. Lese die Nachrichten nicht mehr. Die Anzeigen sind viel interessanter. Joe, was ist mit eurem Baum passiert? Ja, ist das nicht schrecklich? Der Sturm heute Nacht muss ihn umgeworfen haben. Was hat Kate dazu gesagt? Die schlafen noch alle. Weißt du, das ist merkwürdig. Was? Larry wurde im August geboren. Er wäre in diesem Monat 27 Jahre geworden. Und gerade heute geht sein Baum kaputt. Dass du dir seinen Geburtstag gemerkt hast? Ich stelle doch gerade sein Horoskop. Ein Horoskop ist doch für die Zukunft. Ich will etwas herausfinden. Larry wurde doch am 25. November als vermisst gemeldet, nicht wahr? Ja. Wir nehmen also an, dass er, wenn überhaupt, am 25. November gefallen ist. Kate möchte nun feststellen... Ach so. Kate hat dich gebeten, dass du ein Horoskop stellst. Ja. Sie möchte herausfinden, ob der 25. November ein günstiger Tag für Larry gewesen ist. Ein günstiger Tag? Ein günstiger Tag für einen Menschen nach der Konstellation seiner Sterne ist ein Glückstag. Mit anderen Worten, es wäre so gut wie ausgeschlossen, dass er an diesem Tag gefallen ist. Und war der 25. November ein günstiger Tag für ihn? Das will ich ja gerade herauskriegen. Sowas braucht Zeit. Die Sache ist die. Wenn der 25. November ein günstiger Tag für ihn gewesen ist, dann ist es durchaus möglich, dass er noch am Leben ist irgendwo. Weil nämlich... Ich meine, es ist möglich. Das so. Ich habe Sie gar nicht gesehen, Doktor. Klingt vernünftig, was? Durchaus. Im Augenblick ist er zwar völlig übergeschnappt, aber sonst klingt alles ganz vernünftig. Das Schlimme ist, dass Sie an nichts glauben. Das Schlimme ist, dass Sie an alles glauben. Ja, bravo, Jim. Aber wo bleibt die hübsche junge Dame, die uns für heute angekündigt wurde? Anne ist schon da. Ja, sie schläft noch. Wir haben sie heute Nacht von der Bahn abgeholt. Ach. Wunderbar. Da geht's ein Mädchen hier weg, ist noch ein Kind. Nichts als Haut und Knochen. Ein paar Jahre später kommt sie zurück und ist eine richtige erwachsene Frau. Wirklich? Hab sie kaum wiedererkannt. Jim, hm? Das war eine sehr glückliche Familie, die damals in eurem Haus gelebt hat. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Unsere Straße kann ein hübsches Mädchen nicht schaden. In der ganzen Nachbarschaft gibt's nichts fürs Auge. So? Meine Frau natürlich ausgenommen. Mrs. Adams ist am Telefon, du Schuft. Meine Liebe, mein Licht. Schnüffle nicht an mir herum und sag der Person mal die Meinung. Ich kann ihr Parfum durchs Telefon riechen. Was hat sie denn schon wieder? Ich weiß nicht, Schatz. Es klingt, als hätte sie die fürchterlichsten Schmerzen. Oder den Mund voll Bonbons. Warum sagst du ihr nicht, sie soll sich ins Bett legen? Es macht ihr mehr Vergnügen, wenn du ihr das sagst. Und wann gehst du endlich bei Mr. Hubbard vorbei? Mr. Hubbard fehlt nicht das Geringste, mein Schatz. Ich habe Besseres zu tun, als bei ihm zu sitzen und seine Hand zu halten. Ich finde, für $10 könntest du ruhig seine Hand halten. Ach. Joe, wenn Ihr Sohn für die nächsten 30 Jahre eine Weltreise vorhat, kann er mit mir rechnen. So, warum sticheln Sie immer gegen ihn? Er ist Arzt. Kann ich etwas Petersilie von Ihnen haben? Oh. Bitte, gerne. Sie waren zu lange Krankenschwester, Sue. Sie sind viel zu realistisch. Stimmt, bin ich. Frank, der Toaster... Oh, hallo. Lydia. Der Toaster funktioniert schon wieder nicht. Du musst ihn einschalten. Ich habe ihn doch eben repariert. Dann sei so gut und mach ihn wieder kaputt. Ach, ich verstehe nicht, dass du nicht lernen kannst, wie man einen Toaster anstellt. Thomas Edison. Mein Mann hat sonst wirklich geschickte Hände. Ist Anne schon da? Sie muss gleich herunterkommen. Sue, du wirst staunen, wenn du sie siehst. Sie ist ein Prachtkerl geworden. Schade, dass ich kein Mann bin. Die Leute stellen mir immer hübsche Frauen vor. Sagen Sie ihr, sie soll später bei uns vorbeikommen. Ich kann mir vorstellen, es interessiert Sie, was wir aus Ihrem Haus gemacht haben. Und schönen Dank. Ist sie noch immer unglücklich, Joe? Anne? Man kann nicht gerade sagen, dass sie Purzelbäume schlägt vor Glück, aber es scheint, sie hat die Sache überwunden. Will sie nicht heiraten? Hat sie jemanden? Ich denke ja. Schließlich ist es schon ein paar Jahre her. Sie kann nicht ewig um Larry trauern. Das ist alles so merkwürdig. N hier und noch nicht einmal verheiratet. Und ich habe schon 3 Kinder. Ich dachte immer, es wird umgekehrt sein. Ja, das sind so die Folgen eines Krieges. Ich hatte 2 Söhne, jetzt habe ich nur noch einen. Alles ist wie verdreht. Zu meiner Zeit war man angesehen, wenn man gesunde Söhne hatte. Heute würde ein Doktor ein Vermögen verdienen, wenn er Mittel fände, wie man Söhne in die Welt setzt, die kein Gewehr halten können. Lydia, wenn du Brot rösten willst, dann schalte gefälligst nicht den Mixer ein. Hab ich das wirklich? Und das nächste Mal, wenn ich was repariere, behaupte nicht, ich bin verrückt. Jetzt komm endlich. Das werde ich ewig zu hören kriegen. Frank, dann mach dir eben Kakao und keinen Toast. Auf Wiedersehen, Joe. Oh, hallo, Chris. Tag, Lydia. Suchst du die Zeitung, Chris? Oh nein, nur die Literaturbeilage. Du liest immer die Buchkritiken und kaufst dir nie ein Buch. Ich halte meine Unwissenheit gern auf dem Laufenden. Ist Anne schon auf? Mutter macht hier gerade das Frühstück. Chris, hast du gesehen, was mit dem Baum passiert ist? Ja. Was wird Mutter dazu sagen? Endlich bist du auf! Aha, Bert. Ist was passiert heute Morgen, Bert? Nix. Da hast du aber keinen gründlichen Rundgang gemacht. Damals, als ich dich zum Polizisten ernannt habe, bist du jeden Morgen mit einer neuen Meldung gekommen. Jetzt passiert überhaupt nichts mehr. Ein paar Jungen wollten mit deiner Büchse Fußball spielen und ich habe sie dann verboten, weil du noch geschlafen hast. Bravo, das war tüchtig von dir. Das ist der alte Bert. Pass auf, ich mach dich noch zum Detektiv. Kann ich jetzt das Gefängnis sehen? Die Besichtigung des Gefängnisses ist nicht gestattet, Bert, das weißt du doch. Da ist gar kein Gefängnis. Bert, ich gebe dir mein Ehrenwort, in dem Keller existiert ein Gefängnis. Habe ich dir nicht mein Gewehr gezeigt? Das war kein richtiges Gewehr. Ein richtiges Gewehr, mit dem man Verbrecher jagt. Warum fängst du dann nie einen Verbrecher? Tommy hat erst gestern wieder ein unanständiges Wort gesagt. So, so. Ein gefährlicher Bursche, dieser Tommy. Was war denn das für ein Wort? Das kann ich nicht sagen. Na, womit fängt's denn an? Ich kann nicht. Es war ein ganz, ganz unanständiges Wort. Bert, sag's mir ins Ohr. Ich mach die Augen zu, dann höre ich's vielleicht gar nicht. Lass ihn doch schon. In Ordnung, Bert. Ich verlasse mich auf deine Aussage. Nun geh wieder auf deinen Posten und halt die Augen offen. Warum denn? Warum? Bert, die ganze Nachbarschaft verlässt sich auf dich. Ein Polizist stellt keine Fragen. Geh und halt die Augen offen. Jawohl. Ich habe schon allen Jungen den Kopf verdreht. Bis sie eines Tages herkommen und dir den Schädel einschlagen. Chris, was wird Mutter zu dem Baum sagen? Vielleicht sollten wir sie darauf vorbereiten, ehe sie es sieht. Sie hat es schon gesehen. Wann denn? Heute früh gegen 4 Uhr. Was? Ich habe den Krach gehört und bin aufgewacht. Sie stand genau hier, als es geschah. Dann lief sie zurück ins Haus und weinte in der Küche. Hast du mit ihr gesprochen? Nein. Ich dachte, das Beste ist, man lässt sie allein. Sie träumt wieder von ihm. Sie geht herum in der Nacht. Ja, das glaube ich auch. Genau wie kurz nach seinem Tod. Was soll das nur bedeuten? Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Wir haben einen schlimmen Fehler mit Mutter gemacht. Wieso? Dass wir nicht ehrlich zu ihr waren. Sowas geht nie gut und jetzt rächt es sich. Was heißt, wir waren nicht ehrlich? Du weißt, dass Larry nicht wiederkommt und ich weiß es auch. Warum lassen wir sie in der Meinung... Sollen wir mit ihr darüber streiten? Ich will nicht mit ihr streiten, aber es ist höchste Zeit, ihr klarzumachen, dass kein Mensch mehr glaubt, Larry sei noch am Leben. Das kann man ihr nicht sagen. Wir müssen es aber. Wie willst du es beweisen? 3 Jahre, um Himmels Willen. Keiner kommt nach 3 Jahren noch zurück, das ist Wahnsinn. Ja, für dich und mich, aber nicht für sie. Seine Leiche ist nicht gefunden worden und es gibt kein Grab. Vater, du weißt, warum ich Anne gebeten habe, hierher zu kommen, nicht wahr? Warum? Du weißt es doch. Ja, ich habe mir so etwas gedacht. Ich will sie bitten, dass sie meine Frau wird. Ja. Ja, ja, das ist ganz allein deine Angelegenheit. Du weißt genau, dass es nicht nur meine Angelegenheit ist. Was soll ich dazu tun? Du bist alt genug, um zu wissen, was du willst. Dann ist ja alles in Ordnung. Ich tu's also. Willst du dich nicht erst vergewissern, ob deine Mutter... Also ist es nicht nur meine Angelegenheit. Ich meine ja nur, das Mädchen ist Larrys Mädchen. Sie ist nicht Larrys Mädchen. Nach Mutters Ansicht ist er nicht tot. Und du hast kein Recht, ihm sein Mädchen wegzunehmen. Davon abgesehen, kannst du tun, was du für richtig hältst. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber jedes Mal, wenn ich nach irgendwas die Hand ausstrecke, muss ich zurückstehen, weil andere darunter leiden würden. Mein ganzes Leben, immer wieder. Du bist eben ein Mensch, der Rücksicht nimmt. Das ist doch nichts Schlechtes. Zum Teufel mit allen Rücksichten. Hast du schon mit Anne gesprochen? Ich wollte das erst klarstellen. Woher weißt du überhaupt, ob sie dich heiraten will? Vielleicht denkt sie wie Mutter. Nach ihren Briefen zu urteilen, hat sie ihn vergessen. Chris, das Unglück ist, dass du zu wenig Frauen kennst. Das war immer so. Na und? Bei mir geht das eben nicht so schnell. Ich sehe nicht ein, warum es gerade Anne sein muss. Seit du in den Krieg gegangen bist, hast du sie nicht gesehen. Das ist 5 Jahre her. Ich kann es nicht ändern. Ich kenne keine so gut wie sie. Ich bin mit ihr zusammen aufgewachsen. Wenn ich mir jemanden als meine Frau vorstelle, denke ich seit jeher nur an Anne. Was verlangst du noch? Eine grafische Darstellung? Ach was, keine grafische Darstellung. Ich bin nur... Chris, deine Mutter glaubt fest daran, dass Larry zurückkommt. Deine Heirat mit diesem Mädchen wäre für sie dasselbe wie eine Todesanzeige. Weißt du, was für Folgen das bei ihr haben kann? Ich weiß es nicht. Chris, lass dir es noch einmal durch den Kopf gehen. Ich hab's mir 3 Jahre lang durch den Kopf gehen lassen. Ich hatte gehofft, Mutter würde Larry allmählich vergessen, wenn ich ihr nur genug Zeit dazu ließe. Und wir würden dann eine richtige Hochzeit feiern und alle wären glücklich und zufrieden. Wenn das nicht möglich ist, dann muss ich eben weg von hier. Was sagst du? Ich werde heiraten und irgendwo anders leben. Vielleicht in New York. Bist du verrückt geworden? Ich bin zu lange ein braver Sohn gewesen. Ich hab genug davon. Was zum Teufel soll das heißen? Du hast ein Geschäft hier. Geschäft? Das Geschäft kann mich nicht begeistern. Musst du unbedingt begeistert sein? Ja, wenigstens 1 Stunde am Tag. Wenn ich den ganzen Tag für Geld schuften soll, will ich es wenigstens am Abend schön haben. Ich will eine Familie haben. Kinder, ich möchte etwas haben, wofür es sich zu leben lohnt. Und das kann ich mir ohne Anne einfach nicht vorstellen. Chris, könntest du wirklich das Geschäft im Stich lassen? Unter solchen Umständen, ja. Schlag dir das aus dem Kopf. So ein Gedanke darf dir nie wiederkommen. Wofür hätte ich denn sonst gearbeitet? Doch nur für dich, Chris. Die ganze Schinderei war doch nur für dich. Ich weiß das, Vater. Du verstehst mich nicht. Ja, scheint mir auch so. Guten Morgen. Hallo, Mutter. Ist Anne noch nicht mit Frühstücken fertig? Sie wird gleich herauskommen. Dieser Sturm hat ganz schön was angerichtet. Gottes Wege sind wunderbar. Komm. Setz dich und mach dir keine Gedanken darüber. Merkwürdig, wie alles zur gleichen Zeit geschieht. In diesem Monat ist sein Geburtstag. Der Sturm bricht seinen Baum um und Anne kommt zurück. Es scheint, alles, was einmal gewesen ist, kommt wieder. Findest du nicht, dass Anne glänzend aussieht? Ja. Ja, sie ist ein hübsches Mädchen. Aber ich verstehe nicht, was sie dazu gebracht hat, hierher zu kommen. Nicht, dass ich mich nicht freue, sie zu sehen, aber... Ich dachte mir, es wäre gut, wenn wir uns alle mal wiedersehen. Ich hatte den Wunsch, sie zu sehen. Ich bilde mir nur ein, ihre Nase ist länger geworden. Aber ich werde dieses Mädchen immer gern haben. Das ist eine, die nicht gleich mit einem anderen ins Bett gegangen ist, als ihr Freund auf die Verlustliste kam. Wie kannst du so etwas? Ach, lass nur. Die meisten haben nicht einmal gewartet, bis sie das Telegramm hatten. Ich bin froh, dass sie gekommen ist. Das muss sie doch beweisen, dass ich nicht ganz verrückt bin. Dass sie nicht geheiratet hat, beweist nicht, dass sie noch immer um ihn trauert. Warum hat sie denn nicht geheiratet? Das kann viele Gründe haben. Ja, zum Beispiel, was für einen Grund? Weiß ich. Irgendeinen. Ich habe eine furchtbare Nacht hinter mir. Hast du schlecht geträumt? Es war mehr als nur ein Traum. Viel mehr. Hat es was mit Larry zu tun? Ich habe ganz tief geschlafen. Und könnt ihr euch noch erinnern, wie er während seiner Ausbildung immer ganz tief über unser Haus flog? Wir konnten sogar sein Gesicht in der Kanzel erkennen. So habe ich ihn heute Nacht gesehen. Nur ganz hoch oben in den Wolken. Er war so deutlich zu sehen, ich hatte das Gefühl, ich brauchte nur die Hand nach ihm auszustrecken und könnte ihn berühren. Plötzlich begann er zu stürzen. Und er schrie. Schrie nach mir. Mutter. Mutter. Ich konnte ihn hören, als wäre er bei mir im Zimmer. Es war seine Stimme. Wenn ich ihn nur hätte berühren können, hätte ich ihn aufhalten können. Wenn ich ihn nur... Und dann bin ich aufgewacht. Es war so sonderbar. Der Sturm war wie das Heulen seiner Maschine. Ich lief nach draußen. Hierher. Ich war noch halb im Schlaf. Ich hörte noch das Heulen seines Flugzeuges. Und da brach vor meinen Augen der Baum. Und mir war, als ob ich erst davon erwachte. Wir hätten diesen Baum nie pflanzen sollen. Ich habe es dir gleich gesagt. Es war zu früh, um einen Baum für ihn zu pflanzen. Zu früh? Zu früh. Jeder hatte nichts Eiligeres zu tun, als ihn zu begraben. Mutter, der Wind hat den Baum umgebrochen. Ich bitte dich, fang nicht wieder von all dem an. Bitte. Das ist nicht gut. Das führt zu nichts. Mutter, ich habe viel darüber nachgedacht. Vielleicht sollten wir uns endlich dazu entschließen, ihn zu vergessen. Ich habe Kopfschmerzen. Hol mir eine Tablette, ja? Gern. Joe, weshalb hat er Sie eingeladen? 3,5 Jahre hat sie in New York gelebt. Warum jetzt plötzlich? Vielleicht wollte er sie nur mal sehen. Deshalb macht doch niemand eine Reise von 1000 Kilometern. Ich verstehe dich nicht. Sie sind als Nachbarskinder zusammen aufgewachsen. Warum sollte er sie nicht wiedersehen wollen? Schau mich nicht so an. Er hat mir nicht mehr erzählt als dir. Er will sie doch nicht etwa heiraten? Und wenn es so wäre? Joe, was geht hier vor? Hör mal, Kindchen. Sie ist nicht sein Mädchen, Joe. Sie weiß, dass sie das nicht ist. Du kannst nicht in beider Gedanken lesen. Warum ist sie dann immer noch allein? In New York gibt es genug Männer. Warum ist sie nicht verheiratet? Wer weiß, wie viele Leute haben mir gesagt, dass es verrückt ist, zu warten. Aber sie hat gewartet. Woher willst du wissen, warum sie gewartet hat? Joe, glaub ja nicht, ich hätte dich nicht beobachtet, seit Chris sie eingeladen hat. Ich werde das nie erlauben. Aber Kay... Wenn Larry nicht wiederkommt, mache ich meinem Leben ein Ende. Ja, lach mich nur aus. Warum ist das mit dem Baum passiert, gerade in der Nacht, in der sie zurückgekommen ist? Solche Dinge bedeuten etwas, Joe. Beruhige dich doch, Erst Kay. Vorige Woche ist ein Mann in Detroit aufgetaucht, der länger vermisst war als Larry. Du hast es doch selbst gelesen. Ja, aber beruhige dich. Gerade du musst daran glauben, gerade du. Was soll das heißen, gerade ich? Mr. Keller! Tommy hat es wieder gesagt. Gesagt? Was? Wer? Das unanständige Wort. Ach ja. Na dann... Wollen Sie ihn nicht verhaften? Hör auf damit, Bert. Geh nach Hause. Hier gibt es kein Gefängnis. Kate. Hier gibt es kein Gefängnis. Dieses Gefängnisspielen muss aufhören. Er ist draußen auf der Straße. Geh nach Hause, Bert. Ja, ich gehe ja schon. Das muss aufhören, Joe. Dieses Gefängnisspiel. Warum bist du so aufgeregt? Was habe ich denn zu verbergen? Was ist los mit dir, Kay? Ich habe nicht gesagt, du hast etwas zu verbergen. Ich sage dir nur, hör auf damit. So, hello. Ist sie nicht das hübscheste Mädchen, das ihr je gesehen habt? Mir ist, als wäre ich immer noch das Kind von damals. Als wären Mutter und Vater jetzt da drüben. Und Chris und mein Bruder machen Rechenaufgaben. Und Larry schreibt mir meine Hausaufgaben ab. Mein Gott, die schönen Tage von damals. Gehen wir doch heute Abend am Strand essen. Stellen wir irgendwas an, wie damals, als Larry noch lebte. Du denkst an ihn. Seht ihr? Sie denkt an ihn. Was willst du damit sagen, Kate? Nichts. Nur eben, du erinnerst dich an ihn. Er lebt in deinen Gedanken. Warum soll ich mich nicht an ihn erinnern? Hast du deine Kleider aufgehängt? Ja. Sag mal, Chris, du hast dich wohl auf Anzüge spezialisiert. Ich habe in dem Schrank kaum Platz finden können. Erinnerst du dich nicht? Das ist doch Larrys Zimmer. Ach, dann sind es also Larrys Sachen? Hast du sie denn nicht wiedererkannt? Ich bin einfach nicht auf den Gedanken gekommen, dass du... Ich meine, die Schuhe sind alle frisch geputzt. Ja, mein Kind. Anne, ich habe mich schon so lang nach einem richtigen Gespräch mit dir gesehnt. Erzähl mir was. Was denn? Ich weiß nicht. Irgendetwas Nettes. Sie will wissen, ob du viel ausgehst. Ach, dich habe ich nicht gefragt. Und ob du auch ernstzunehmende Verehrer hast. Sei doch still, ihr zwei. Was möchtest du wissen, Kate? Deine Mutter lässt sich doch nicht scheiden. Nein, sie hat sich wieder gefasst. Ich denke, wenn er herauskommt, werden sie wieder zusammenleben. Natürlich in New York. Das freut mich. Dein Vater ist immer noch... Ich meine, er ist im Grunde doch ein anständiger Mann. Das geht mich nichts an. Wenn sie gerne möchte, kann sie ihn wieder zu sich holen. Und du? Gehst du viel aus? Du meinst, ob ich auf Larry warte? Das nicht gerade. Ich kann nicht von dir verlangen, dass du auf ihn wartest, aber... Aber das hast du doch gemeint, nicht wahr? Nun, ja. Ich warte nicht auf ihn, Kate. Nicht? Das wäre doch lächerlich. Du glaubst doch nicht etwa, dass er... Ich weiß, meine Liebe, aber sag nicht, es wäre lächerlich. Die Zeitungen waren voll von solchen Geschichten. Mutter, ich wette, dass du die einzige Frau im ganzen Land bist, die nach 3 Jahren Sie immer noch hängen es nicht an die große Glocke. Aber ich bin sicher, dass sie nachts im Dunkeln immer noch auf ihre Söhne wacht. Mutter, du bist wirklich... Es gibt Dinge, die du nicht verstehst. Eines will ich dir sagen, Anne. In deinem Herzen, ganz tief drinnen, hast du immer auf ihn gewartet. Nein, Kate. Hör auf dein Herz. Nur auf dein Herz. Dein Herz sagt ihr, dass er am Leben ist? Warum? Weil er am Leben sein muss. Aber warum, Kate? Weil gewisse Dinge einfach sein müssen. Gewisse Dinge niemals sein können. So wie die Sonne immer aufgehen muss, aus demselben Grund, weil Gott da ist. Sonst könnte alles geschehen. Aber Gott ist. Also können manche Dinge niemals geschehen. Ich würde es wissen, Anne. Genauso wie ich es gewusst habe, als Chris in dieser furchtbaren Schlacht war. Hat er es mir geschrieben? Stand es in den Zeitungen? Nein. Aber an diesem Morgen... war ich wie gelähmt. Ich konnte meinen Kopf nicht vom Kissen hochkriegen. Frag Joe. Plötzlich wusste ich es. Ich wusste es. Und an dem Tag wäre Chris beinahe ums Leben gekommen. Anne, du weißt, dass ich recht habe. Nein, Kate. Anne! Na, sowas. Wie geht es dir? Frank! Wo hast du denn deine Haare gelassen? Er hat eine schwere Verantwortung. Oh, du siehst ja richtig fraulich aus, so erwachsen. Du. Nicht so stürmisch, Frank. Du bist verheiratet. Wie geht's deinem Bruder? Ich höre, er hat seinen Doktor gemacht. Oh, George hat jetzt sein eigenes Anwaltsbüro. Was du nicht sagst. Und dein Vater, wie geht's dem? Danke, gut. Ich komme später zu euch hinüber. Ich möchte Lydia sehen. Kann dein Vater nicht bald mit einer Begnadigung rechnen? Ich kann dir das wirklich nicht sagen. Weißt du, ich bin nämlich der Ansicht, wenn ein intelligenter Mann wie dein Vater ins Gefängnis kommt, dann sollte es ein Gesetz geben, nach dem er entweder hingerichtet wird oder man ihn nach einem Jahr freilässt. Bis nachher, Anne. Du siehst wunderbar aus. Reden die Leute immer noch über meinen Vater? Kein Mensch redet mehr über ihn. Vergangen und vergessen, Kind. Sagt es mir. Ich will keinen von den Nachbarn sehen, wenn Bitte macht dir darüber keine Sorgen. Joe, denken Sie immer noch an den Fall? Reden Sie über dich? Meine Frau ist die Einzige, die noch immer davon spricht. Weil du nicht aufhörst, mit den Kindern Polizei zu spielen. Ihre Eltern hören nichts anderes von dir als Gefängnis, Gefängnis, Gefängnis. Das hat sich so ergeben. Als ich aus der Untersuchungshaft nach Haus kam, war ich für die Kinder sehr interessant. Du weißt doch, wie Kinder sind. Ich war für sie eine Art Fachmann in Gefängnisangelegenheiten. Mit der Zeit ist eine Verwirrung in ihren Köpfen entstanden und ja, so wurde ich schließlich für sie ein Detektiv. An dieser Verwirrung sind allerdings nicht die Kinder schuld. Er verteilt Polizeiabzeichen. Allerhand Knöpfe. Ist das wunderbar, wenn man euch darüber lachen hört? Was hast du denn anderes erwartet? Das Letzte, was mir im Gedächtnis geblieben ist, war ein Wort, Mörder. Erinnerst du dich, Kate? Als Mrs. Hammond vor unserem Haus stand und dies eine Wort rief? Die wird wohl noch immer hier wohnen, nicht wahr? Die wohnen alle noch hier. Hör nicht auf Kate. Jeden Samstagabend wird hier in der Laube Poker gespielt. Alle, die damals Mörder gerufen haben, nehmen heute mein Geld. Nein, Joe, mach ihr nichts vor. Sie haben deinen Vater nicht vergessen. Mit Joe ist es eine andere Sache. Er wurde freigesprochen, aber dein Vater ist immer noch im Gefängnis. Deshalb war ich nicht sehr glücklich über dein Kommen. Ich weiß doch, wie empfindlich du bist, und ich sagte zu Chris, Mach es so wie ich, Anne, und alles ist in bester Ordnung. Als ich damals nach Haus kam, bin ich vorn an der Ecke aus dem Auto gestiegen. Jeder wusste, dass ich an dem Tag entlassen werden sollte. Sie hingen aus allen Fenstern. Keiner glaubte, dass ich unschuldig war. Jeder war überzeugt, dass es mir nur durch einen schlauen Trick gelungen ist, mich zu entlasten. Also, ich steig aus dem Auto und gehe zu Fuß die Straße entlang. Ganz langsam, lächelnd. Das Ungeheuer. Ich war das Ungeheuer. Der Verbrecher, der beschädigte Zylinderköpfe an die Air Force geliefert hatte, der schuld daran war, dass 21 B-40er in Australien abgestürzt waren. Ein schuldiger Mann. So bin ich an diesem Tag die Straße entlang gegangen. Nur, dass ich eben nicht schuldig war und ein gestempeltes Papier in der Tasche hatte, das meine Unschuld bewies. Und so bin ich an den Fenstern vorübergegangen. Das Resultat? 14 Monate später hatte ich wieder einen der besten Betriebe im ganzen Land und war bei allen Leuten angesehen. Ich stand besser da als je zuvor. Du hast einfach Mut bewiesen. Nur so kannst du den Leuten beikommen, Anne. Es war der größte Fehler, dass du von hier weggegangen bist. Das wird es deinem Vater schwer machen, wenn er einmal herauskommt. Deshalb sage ich dir, ich wäre sehr froh, wenn er wieder hierher ziehen würde. Ach, wie können Sie jemals wieder hierher zurückkommen? Erst dann findet alles ein Ende. Wenn du ihm das nächste Mal schreibst, Anne, möchte ich, dass du ihm das sagst. Hörst du mir zu? Hast du denn gar nichts gegen ihn? Anne, ich war immer dagegen, dass man über einen Menschen den Stab bricht. Aber er war doch dein Geschäftspartner. Er hat dich mit hineingerissen in all diesen Schmutz. Man muss verzeihen können, oder nicht? Und du, Kate? Fühlst du nicht irgendeine... Anne, wenn du deinem Vater das nächste Mal schreibst... Ich schreibe ihm nicht. Aber ab und zu wirst du ihm doch schreiben. Nein, ich habe ihm nie geschrieben. Auch mein Bruder nicht. Und du, Chris? Denkst du auch so darüber? Er hat 21 Piloten ermordet. Was ist das für ein dummes Geschwätz? So etwas sagt man nicht von einem Menschen. Was sonst kann man von ihm sagen? Als sie ihn abholten, ging ich mit ihm. An jedem Besuchstag war ich dort. Ich habe Tag und Nacht geweint. Bis die Nachricht über Larry kam, da ist mir klar geworden, es ist falsch, einen solchen Mann zu bemitleiden. Ob es der eigene Vater ist oder nicht, es gibt über ihn nur eine Ansicht. Er hat wissentlich Flugzeugteile geliefert, die den Absturz verursachen mussten. Und woher weißt du, ob nicht Larry eins der Opfer war? Darauf habe ich gewartet. Anne, ich möchte dich bitten, sag so etwas nicht noch einmal, solange du hier bei uns bist. Ich kann euch nicht verstehen. Ich dachte, ihr würdet ihn verabscheuen. Was dein Vater getan hat, hat nichts mit Larry zu tun. Überhaupt nichts. Aber das können wir doch nicht wissen. Kein Wort mehr darüber. Kommt jetzt herein, Tee trinken. Du vergisst eins. Er ist nicht tot. Damit erübrigt sich jedes weitere Wort. Kommt jetzt. Gleich. Einen Augenblick. Schon gut, Vater, reden wir nicht mehr davon. Nein, sie darf nicht so darüber denken. Mir ist das Ganze so zuwider. Hör jetzt auf damit. Willst du denn, dass sie nie davon loskommt? Anne, diese Zylinderköpfe waren nur für die P-40 bestimmt. Du weißt doch, dass Larry nie eine P-40 geflogen hat. Und wer hat sie geflogen? Schweine? Anne, dein Vater war ein Narr. Aber mach nicht gleich einen Mörder aus ihm. Wo bleibt denn dein gesunder Menschenverstand? Anne, du musst überlegen, wie es in so einem Betrieb während des Krieges zugegangen ist. Beide müsst ihr das. Es war das reinste Irrenhaus. Jede halbe Stunde hat der Major neue Zylinderköpfe angefordert. Das Telefon hat uns immerzu vorwärts gepeitscht. Die Lastwagen haben das Material beinahe noch im heißen Zustand weggefahren. Versuch doch, die Sache menschlich zu sehen. Menschlich. Das ist alles, was ich will. Plötzlich kommt da ein Schub mit einer schadhaften Stelle, mit einem Sprung. Sowas kommt vor. Das ist schon mal so bei dem Geschäft. Ein feiner, hauchdünner Sprung. Was tun? Du weißt doch, dein Vater ist ein kleiner Mann, der bei jedem lauten Ton zusammenfährt. Was wird der Major dazu sagen? Die Produktion eines halben Tages zum Teufel. Was werde ich dazu sagen? Ihr wisst doch, was ich meine. Die menschliche Seite. Also, er holt sein Werkzeug und verschleift den Sprung. Das ist schlimm. Das ist nicht richtig, gewiss, aber ein kleiner Mann macht eben sowas. Hätte ich an dem Tag ins Geschäft gehen können, ich hätte ihm gesagt, schmeiß das Zeug auf den Misthaufen, Steve, wir können es uns leisten. Aber allein hat er Angst. Ich weiß, er wollte keinen Schaden anrichten. Er war überzeugt, dass die Teile hundertprozentig sicher wären. Das ist ein Irrtum, aber kein Mord. So darfst du nicht von ihm denken. Verstehst du mich? Das wäre nicht richtig. Joe, vergessen wir das Ganze. Anne, an dem Tag, als die Nachricht über Larry kam, war dein Vater in der Zelle neben mir. Er hat geweint, Anne. Er hat die halbe Nacht geweint. Er hätte die ganze Nacht weinen sollen. Anne, ich kann nicht verstehen, warum... Willst du jetzt endlich damit aufhören? Schrei ihn nicht an. Er möchte eben alle Menschen glücklich sehen. Ja, so bin ich nun einmal. Magst du eigentlich Steak? Und Champagner? Gut, ich rufe bei Svensson an und bestelle einen Tisch für uns. Gehen wir heute Abend ganz groß aus, was, Anne? Von mir aus gern. Heute Nacht gehen wir nicht nüchtern ins Bett. Hübsche Beine hast du, Anne. Geh deinen Tee trinken, du Casanova. Ist er nicht großartig? Ich kenne nur einen einzigen Menschen, der seine Eltern wirklich liebt. Und das bist du. Ich weiß. Altmodisch, nicht wahr? Nein, es ist gut so. Schön ist es hier, weißt du? So eine reine Luft. Es tut dir also nicht leid, dass du hergekommen bist. Es tut mir nicht leid, nein. Aber ich werde nicht bleiben. Warum nicht? Erstens hat mir deine Mutter deutlich genug nahegelegt zu gehen. Ja, aber... Das ist dir nicht entgangen. Und dann du selbst. Ich? Wie soll ich es sagen? Du bist irgendwie verlegen, seit ich hier bin. Die Sache ist die... Ich hatte mir vorgestellt, wir würden eine Woche oder so zusammen sein. Und nach würde sich alles zwischen uns ergeben. Leider haben sie von vornherein angenommen, dass es bereits eine abgemachte Sache ist. Ich wusste, dass sie das annehmen würden. Jedenfalls deine Mutter. Woher wusstest du das? Für sie war das klar. Weshalb sollte ich sonst wohl herkommen? Und willst du? Deshalb bin ich gekommen, glaube ich. Anne. Anne, ich hab dich lieb. Ich hab dich sehr. Ich lieb dich. Ich hab nicht viel Fantasie. Das ist alles, was ich dir sagen kann. Ich möchte, dass du bereit für mich bist. Ich möchte dich keinem wegnehmen. Chris, ich bin schon lange bereit. Du bist ganz sicher? Vor 2 Jahren hätte ich beinahe geheiratet. Warum hast du es nicht getan? Damals hast du angefangen, mir zu schreiben. Hast du da schon etwas gespürt? Tag für Tag seitdem. Anne, warum hast du es mir nicht gezeigt? Ich habe auf dich gewartet, Chris. Bis dahin hattest du mir nie geschrieben. Und dann, als du schriebst, du hast ein Talent, dich sehr unbestimmt auszudrücken, weißt du? Gib mir einen Kuss, Anne. Oh Gott. Ich hab dich geküsst, Anne. Wie lange habe ich darauf gewartet? Was hast du, Chris? Lass uns irgendwo hinfahren. Ich möchte endlich allein mit dir sein. Was ist, Chris? Deine Mutter? Nein, nicht das. Was dann? Ich habe es schon in deinen Briefen gespürt, als würdest du dich schämen. Ja, ich glaube, ich habe mich geschämt. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Es hängt alles mit so vielen anderen Dingen zusammen. Und es ist eine schrecklich lange Geschichte. Du erinnerst dich, dass ich in Übersee eine Kompanie unter mir hatte? Ja. Ich habe sie verloren. Fast alle. Und man braucht Zeit, um darüber hinwegzukommen. Das war nicht einfach nur Mannschaft. Zum Beispiel, es hat ein paar Tage geregnet und da kam der eine zu mir und gab mir sein letztes paar trockene Socken, steckte sie mir in die Tasche. Das ist keine große Sache, aber so waren sie. Sie sind nicht einfach gefallen. Sie haben sich füreinander geopfert. Das ist so, wie ich es sage. Wären sie nur ein bisschen selbstsüchtiger gewesen, sie wären heute noch alle am Leben. Und während ich mit ansah, wie sie draufgingen, da ist mir etwas klar geworden. Alles ging zugrunde, gewiss, aber ich hatte das Gefühl, als entstünde etwas Neues. Eine Art von Verantwortung. Einer für den anderen, verstehst du mich? Und das zeigen und es wieder auf die Erde stellen. Und jeder würde spüren, wie es dasteht hinter ihm. Und es würde ihn verändern. Und dann kam ich nach Haus. Und ich konnte es einfach nicht glauben. Es hatte keine Bedeutung mehr. Das Ganze war für die Leute eine Art Autounfall. Ich ging mit Vater zur Arbeit und das alte Wettrennen begann von neuem. Ich habe mich, wie du gesagt hast, ich habe mich irgendwie geschämt. Denn kein Mensch hatte sich auch nur im Geringsten geändert. Und das machte alle unsere Toten zu bloßen Pechvögeln. Ich empfand es als ein Unrecht, dass ich am Leben war, dass ich ein Bankkonto hatte, den neuen Wagen fuhr. Ich meine, ein Krieg kann all das mit sich bringen, aber er muss dich auch zu einem besseren Menschen machen. Sonst ist alles, was du hast, Plunder. Es klebt Blut daran. Ich wollte nichts von all dem haben. Ich glaube, auch dich nicht. Und denkst du immer noch so? Jetzt will ich dich haben, Anne. Du darfst nie mehr so denken. Denn du hast ein Recht auf alles, was du besitzt. Auf alles und jedes, Chris. Verstehst du? Auch auf mich. Oh, Anne. Anne. Hey, Anne, dein Bruder! Was ist denn hier los, der 1. Mai? Schon gut, schon gut. Du solltest nicht so hereinplatzen. Also mir hat kein Mensch gesagt, dass heute der 1. Mai ist. Wo gibt's denn die Würstchen? Ist der nicht feinfühlig? Dein Bruder ist am Telefon, Anne. Mein Bruder? George, ja, ein Ferngespräch. Was ist los? Ist was passiert? Ich weiß nicht. Kate spricht gerade mit ihm. Beeil dich. Chris, ich weiß nicht, ob wir es deiner Mutter jetzt schon sagen sollen. Ich meine, ich kann mich einfach nicht streiten. Warten wir damit bis heute Abend, bis nach dem Essen. Reg dich nicht auf, überlass es mir. Was wollt ihr Mutter sagen? Geh schon, Anne. Ja, ja. Vater, Wir heiraten also. Freut mich, Chris. Ich bin nur gerade jetzt. George ruft aus Columbus an. Aus Columbus? Hat Andy erzählt, dass er heute seinen Vater besuchen wollte? Nein. Sie wird nichts davon gewusst haben. Chris, du... Chris, glaubst du, dass du sie gut kennst? Was für eine Frage. Ich wundere mich nur. Die ganzen Jahre hat George seinen Vater nicht besucht. Plötzlich fährt er hin und N kommt hierher. Ja und? Ich weiß, es ist verrückt, aber es fällt mir auf. Sie hat doch nichts gegen mich, oder? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich meine ja nur, bis zum letzten Verhandlungstag hat mir dieser Mann die ganze Schuld zugeschoben. Und sie ist seine Tochter. Ich meine, wenn man sie nun hergeschickt hat, um etwas herauszukriegen. Wieso? Was herauskriegen? Ich meine, für den Fall, dass sie das Verfahren neu eröffnen wollen, um uns eins auszuwischen, um uns zu kränken. Wie kannst du sowas von ihr denken? Schon gut, vergiss es. Chris, ich will einen sauberen Anfang für dich. Ein neues Firmenschild. Christopher Keller Incorporated. G.O. Keller genügt vollkommen. Ich werde dir ein Haus bauen, aus Stein. Mit einer Einfahrt direkt von der Straße her. Ich will, dass du dich vergrößerst, Chris. Dass du weiterarbeitest mit dem, was ich für dich geschaffen habe. Es soll dir Freude machen, Chris. Du sollst dich nicht schämen. Freude soll es dir machen. Ja, Vater. Versprich mir das. Warum? Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass du dich schämst über mein Geld. Aber nein. Es ist ehrliches Geld, Chris. Da ist nichts Unrechtes dran. Das musst du mir nicht erst sagen, Vater. Hör zu, Chris. Ich werde Mutter schon herumkriegen. Wir machen sie heute Abend so betrunken, dass wir uns alle gegenseitig heiraten. Junge, das wird eine Hochzeit geben, wie man noch keine erlebt hat. George kommt mit dem Zug um 7. Er ist in Columbus. Ich habe ihm gesagt, es macht keine Umstände. Durchaus nicht. Wunderbar. Ist dein Vater krank? Nein, George hat nichts gesagt, dass er krank ist. Ich weiß nicht, irgendein Unsinn. Du kennst ja meinen Bruder. Er war sehr aufgeregt. Chris, lass uns ein bisschen rausfahren oder irgendwas. Gern. Gibst du mir die Schlüssel, Vater? Fahrt durch den Park. Es ist sehr schön jetzt. Wir sind bald zurück. Bis gleich. Was will George hier? Er ist seit heute Morgen bei seinem Vater. Er sagt, dass er N unbedingt sprechen muss. Warum? Ich weiß nicht. Er ist jetzt Rechtsanwalt, Joe. George ist Rechtsanwalt. Die ganzen Jahre hindurch hat er Steve nicht einmal eine Postkarte geschrieben. Nicht ein Wort, seit er aus dem Krieg zurück ist. Na und? Plötzlich fliegt er von New York zu ihm. Und weiter? Na, warum? Ich kann keine Gedanken lesen. Du vielleicht? Warum, Joe? Was hat Steve ihm plötzlich so Wichtiges zu sagen? Was geht mich an, was Steve ihm zu sagen hat? Bist du sicher, Joe? Jawohl, ganz sicher. Ach, nimm deinen Verstand zusammen, Joe. Der Junge ist auf dem Weg hierher. Sei auf der Hut. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Ein für allemal. Ich bin sicher. Na gut, Joe, ich meine nur, sei auf der Hut. Sei auf der Hut, so. Das war der erste Teil des Hörspiels »Alle meine Söhne« von Arthur Miller. Sie hörten Hans-Ernst Jäger als Joe Keller, Marianne Simson als seine Frau Kate und Amido Hoffmann als ihr Sohn Chris. Maria Magdalena Thiesing als Ann Diever, Klaus W. Leonard als ihr Bruder George und viele andere mehr. Aus dem Amerikanischen von Berthold Viertel, Hörspielfassung und Regie Amido Hoffmann. Eine Produktion von SRF aus dem Jahr 1969.